Du hast 3 Minuten Vorsprung, dann endet dieser Track. Doch egal wie weit du läufst, das Leichentuch passt dir perfekt. Es liegt für dich bereit, frisch gebügelt, frisch gebleicht. Du wolltest sein wie ich, aber mein Style bleibt unerreicht. Ich mach den Sound für all die Fighter, die von Anfang an dabei waren. Die wissen, was passiert, wenn die scheiß Bullen hier vorbeifahren. Die wissen, was es heißt, wenn dein Mädchen draußen schreit. Mit der Walter unterm Kissen liege ich jede Nacht bereit. Das Leben ist ein Kampf, wie ein riesiges Turnier. Du willst im Leben was erreichen, Mann, dann tu auch was dafür. Sonst sieht man eines Tages weiße Kreide um dich rum. Und die lange Fahrt ins Kühlhaus wird dein letztes Praktikum. Ich ziehe bis nach Outworld, um die Spinner zu besiegen. Der Gewinner wird zum Helden, der Verlierer ruht in Frieden. Dann werde ich wie erwartet hier mit Mehrheit Präsident. Und du Hure wirst zu Recht in deinem rosa Hemd erhängt. Yeah. Mortal Kombat 1, das Turnier, es beginnt. Und ich stehe in der Arena, schlage Kombos wie der Wind. Neunmal warst du siegreich, doch jetzt kämpfst du gegen mich. Und ich schlage auf dich ein, bis auch der letzte Knochen bricht. Mortal Kombat 1, das Turnier, es beginnt. Und ich stehe in der Arena, schlage Kombos wie der Wind. Neunmal warst du siegreich, doch jetzt kämpfst du gegen mich. Und ich schlage auf dich ein, bis auch der letzte Knochen bricht. Ich bin der Man in Black, die geilen Zeiten sind vorbei. Du willst nur ein Autogramm und kriegst per Post den Totenschein. Ich besorg es deiner Eulen einfach mal so nebenbei. Und du Bastard bleibst allein, denn die Hure kommt nicht heim. Ich bin limitiert, eine Sonderedition. Und das Haus am Spreeweg 1 bleibt meine oberste Mission. Du denkst, du weißt Bescheid, doch meine Pläne sind geheim. Du hast Bock auf eine Party, aber keiner kommt vorbei. Bin ein Donnergott wie Raven, mein Wort ist wie ein Schwert. Du bist alt und nichts mehr wert, so wie Christopher Lambert. Denn ich zerschlage Welten nur mit einer Hand. Aber du bist nur ein Krüppel, deine Mutter war ein Mann. Ich disse wen ich will und deine Alte findet's geil. Doch die Schlampe bleibt für mich nur eine Fotze auf 2 Beinen. Jetzt trainierst du jeden Tag deine Wampe mit Refit. Doch ich nehm das Balanceboard und schlag's dir mitten ins Gesicht. Mortal Kombat 1, das Turnier, es beginnt. Und ich stehe in der Arena, schlage Kombos wie der Wind. Neunmal warst du siegreich, doch jetzt kämpfst du gegen mich. Und ich schlage auf dich ein, bis auch der letzte Knochen bricht. Mortal Kombat 1, das Turnier, es beginnt. Und ich stehe in der Arena, schlage Kombos wie der Wind. Neunmal warst du siegreich, doch jetzt kämpfst du gegen mich. Und ich schlage auf dich ein, bis auch der letzte Knochen bricht.